20-jährige Reporterin und ein 27-jähriger Kameramann in einem Einkaufszentrum im Bundesstaat Virginia ermordet wurden. Bettina Klein ist unsere US-Korrespondentin. Was genau, Frau Klein, ist geschehen? Ja, Spengler, herzzerreißend, was sich da abgespielt hatte. Sie haben es angedeutet, live im Frühprogramm eines lokalen Fernsehsenders hier in Virginia, etwa 230 Meilen entfernt von Washington. Eine junge Reporterin, 24 Jahre alt, im Interview um 6:45 draußen mit einer Gesprächspartnerin von der Handelskammer über den wieder auflebenden Tourismus in der Region, wird live im Fernsehen erschossen, wie auch der wenig ältere Kameramann. Und man muss sich vorstellen, dass der Täter außerdem noch ein Video von der Tat filmte, während er mit der anderen Hand auf die beiden schoss. Und das hat er dann kurz darauf auf Facebook und Twitter veröffentlicht. Also das hat, glaube ich, noch niemand so erlebt. Das hat viele hier schockiert, viele Kollegen natürlich auch. Und für die Angehörigen ist das der blanke Horror, wie man auch deren Statements heute entnehmen kann. Frau Klein, was wissen Sie über den Täter? Gab es einen politischen oder gar einen terroristischen Hintergrund? Na, das wird so langsam deutlich. Also er hat sich ja auf der Flucht vor der Polizei selbst getötet. Der Mann ist ein ehemaliger Mitarbeiter des Senders mit afroamerikanischen Wurzeln. Er wurde entlassen vor 2,5 Jahren. Und zwar, so heißt es, aus dem Sender, weil es schwierig war, mit ihm auszukommen. Es gab viele aggressive Äußerungen von ihm in sozialen Netzwerken. Aber er hat sich auch über latenten Rassismus beklagt. Das Motiv ist noch nicht völlig klar. Vieles deutet auf eine diffuse Rache hin. Er hat aber seine Tat nicht nur auf Video festgehalten, was inzwischen entfernt wurde, sondern er hat es auch geplant. Er hat einen 23 Seiten langen Abschiedsbrief, so muss man es wohl nennen, an den Sender ABC geschickt. Der wird jetzt von Ermittlern ausgewertet und da sickert jetzt so einiges durch. Der Täter sprach selbst von lange aufgestautem Ärger, von Bewunderung für die anderen Attentäter wie in Columbine oder an der Virginia Tech und davon, dass er so wörtlich ein menschliches Pulverfass sei, das darauf nur noch warte, hochzugehen. Er habe lange Probleme mit Kollegen eben gehabt. Er hat auch geklagt gegen den Sender wegen rassistischer Benachteiligung. Das wurde abgewiesen. Aber das alles ist natürlich jetzt auch wieder Gegenstand der Diskussion. Weshalb wird so etwas nicht erkannt? Weshalb kann so jemand eine Waffe bekommen? Und der Sprecher des Weißen Hauses, George Earnest, sagte vorhin noch einmal, wie er jedes Mal bei dieser Gelegenheit sagt, ein weiteres Beispiel von Waffengewalt, wie sie üblich geworden ist. Und er hat nochmal dringend an den Kongress appelliert, etwas zu tun in Sachen Waffengesetzgebung. Ganz schwierige Geschichte, wie wir wissen. Und auch die Präsidentschaftskandidatin Demokraten Hillary Clinton hat sich soeben in Iowa geäußert und das in ihren Wahlkampf jetzt auch eingebaut und beteuert, sie werde nun auf jeden Fall alles dafür tun, dass die Gesetze verschärft werden. Ob ihr dieses Wunder gelingt, das muss man erst noch sehen. Informationen live aus Washington. Danke, Bettina Klein.